Wir sind die Guten. Wer darf in die Gruppe? Menschen legen bei den Mitgliedern ihrer Gruppe weniger auf Freundlichkeit, gute Manieren oder Intelligenz Wert, sondern darauf, dass die anderen die passende Alltagsmoral haben, wie eine Pionierstudie aus den Niederlanden zeigt. Sobald sich eine Gruppenidentität ausbildet, schätzen die Mitglieder die Ansichten der fremden Gruppe extremer ein, als sie tatsächlich sind. Besonders die Progressiven halten alle, die nach dem traditionellen Schema rechts von ihnen stehen, für autoritärer, fremdenfeindlicher und reinheitsfanatischer, als es der Fall ist. Mehr noch, haben sich Menschen einmal einem moralischen oder politischen Lager zugeordnet, werden sie schnell aggressiv, wenn man sie mit Positionen der Gegenseite konfrontiert. Sie wollen außerdem nicht mit Personen einer moralisch fremden Gruppe kooperieren oder in ihrer Nähe wohnen. Selbst wenn sich eine Gruppe durch ein selbstgewähltes Merkmal bildet, wird sie durch eine geteilte Identität zusammengehalten, also einen oft stillschweigend akzeptierten moralischen Code. Bei Gruppen unterdrückter Minderheiten, die gemeinsame Erfahrungen teilen, ist das offensichtlich. Doch selbst bei modernen, frei wählbaren Stämmen wie Veganern, der Antifa oder den neuen Rechten ist dieser moralische Tribalismus zu beobachten. Die moralische Gruppenidentität erklärt, warum Debatten in den sozialen Netzen so aufgeheizt sind. Sobald man mit unbekannten Personen interagiert, stellt sich die Frage, wo steht diese Person moralisch und politisch? Jeder ist sich darüber im Klaren, und so sehen sich viele genötigt, eindeutige Signale ihrer Zugehörigkeit zu senden. Da bei einem abwägenden Urteil Kritik von anderen zu erwarten ist, die vorgeblich noch tugendhafter sind, muss man diese Reaktionen schon im Voraus einplanen. Jede Nuancierung in der Argumentation nämlich könnte so klingen, als würde man einen moralischen Verstoß legitimieren. Sie können ein Dirndl auch ausfüllen. Wer etwa den Spruch des FDP-Politikers Rainer Brüderle gegenüber der Journalistin Laura Himmelreich, der im Jahr 2013 die Aufschrei-Debatte auslöste, als verhältnismäßig harmlos empfand, konnte das nicht twittern, ohne gleichzeitig eine Erklärung hinzuzufügen, dass es sich in jedem Fall um eine unangemessene Wortwahl handelte. Während solch ein Spruch im Gegensatz etwa zur sexuellen Nötigung in der Kölner Silvesternacht in der Rechtsprechung weit unterhalb der Strafbarkeit liegt, fallen die Urteile im öffentlichen Diskurs strenger aus, weil moralische Vergehen hier nicht graduell bewertet, sondern absolut verurteilt werden.